Telekom, Fernsprecher Albert Schweitzer, Platz für Karl-Marx-Straße an Radio Apori. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören drei mittelalte Herrschaften, die hier neben dem Fernsprecher auf einer Bank sitzen. Und darunter zwei Damen und ein Herr, die auf dieser Bank sitzen und dabei Spirituosen einnehmen. In diesem Fall Flaschenbier. Ansonsten gehört zur Ausrüstung meiner unmittelbaren Umgebung diverser Kleinmüll, unter anderem eine Krobak Coffee-to-go-Becher, eine zertretene Sprite-Büchse, Aluminium, zerknüllte Aluminiumfolie, ein brauner Kaffeebecher aus Plastik sowie diverse aufgeweichte Papiertaschentücher, Eislöffel, Pommes frites Gabeln und Zigarettenschachtel. Ansonsten, außer einem Hinweisschild mit der Aufschrift widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, werden kostenpflichtig abgeschleppt. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.